WDR 5. Neugier genügt. So, I sat upon the Tiger Moor and exulted and gloried, and the country was more beautiful than you could possibly imagine. A magic world, just magic. Die Stimme von Alice B. Sheldon, eine der wenigen Aufnahmen überhaupt und fast 50 Jahre alt. Sie hatte die Angewohnheit, Briefe an ihre Freunde mit dem Mikrofon aufzunehmen, wie in einer Reportage. Anyway, then I said to myself, I'd better come down from the Tiger Moor. And I think I'll try just coming straight down. Hier erzählt sie von einer Bergtour auf Harris Island in Schottland, September 1968. My darling, and signing off, and this will now go across the sea to you. Love you so much. Wer war Alice B. Sheldon? Ein Foto zeigt die knapp 60-Jährige in ihrem Garten. Schmal, fast alterslos, androgyn, mit kurzen blonden Locken, in weißer Bluse und Hosen. Mein Schreibmaschinentisch gehört zu einem ganz alten Singer-Nähmaschinen-Unterbau mit schmiedeeisernen Beinen. Bei jedem Zurückfahren hat das ganze Ding 10 Minuten lang um eine halbe Elle hin und her geschwankt. Also habe ich Querdrähte gespannt und jetzt schlenkert es nur noch 10 Zentimeter. Auch ihr Stuhl, ein locker montierter Anglersitz, ist selbst gebaut. Er gibt ihr die nötige Bewegungsfreiheit, wenn sie ihre radikal neuen Science-Fiction-Stories in die Maschine haut. Geschichten, die getrieben sind von einem nüchternen, manchmal auch verzweifelten Blick auf die Welt. Poetisch, auf eine sarkastische Art witzig und düster. Die großen Regentropfen fallen jetzt schneller. Meilenweit Häuserwürfel, die grau und scharfkantig aufflackern. Chicago. Hier wohnten einmal Menschen, bis hin zum Horizont. Eine Läuferin, Botin einer fernen Frauenwelt. Sie trägt Nachrichten von einem unwirtlichen Ort zum anderen. An stillgelegten Autobahnausfahrten vorbei, durch Trümmerfelder. Botin sein, was für ein tolles Leben. Eine Frau unterwegs, auf Wanderschaft. Heda, Schwester. Nackte Füße klatschen auf Asphalt. Nur weiter. Ich gehöre zu denen, die Verantwortung tragen. Die Läuferin bleibt stehen, klappt ihren Kompass auf. Da, ein paar Häuserblocks weiter, Bäume. Ein verlassener Park. Jetzt im Dunkeln spürt sie deutlich, dass sie verfolgt wird. Trippel die Trapp, vielleicht ein Rudel Hunde. Naja, Hunde greifen keine Menschen an. Wie in einer Live-Reportage verdichten sich die Bilder. Das Tempo steigert sich ins Unerträgliche. Die Szenerie wirkt bedrohlich. Es sind keine Hunde, die sie verfolgen. Als ihr ein wirklich grauenhafter Schmerz zwischen die Beine in die Eingeweide fährt, da sieht sie, im Licht, in den Himmelsflecken, oben zwischen den abscheulichen Leibern ihrer Angreifer, weit entfernt, doch deutlich, die schönen Gesichter ihrer Schwestern, die heraneilen, um sie zu retten, zu rächen. Ach, meine Schwestern, ja, jetzt wird alles gut. Das weiß sie, während sie an ihrem Blut erstickt. Alice B. Sheldon schreibt ihre Geschichten als Mann. Sie nennt sich James Tiptree Jr. Sie schreibt als Frau, die vorgibt, ein Mann zu sein. Knallhart, sexuell obsessiv, arrogant. Als Tiptree war ich qua Klassifikation stillschweigend der Welt männlicher Tatkraft verbunden. Tiptrees Existenz eröffnete ungeahnte Möglichkeiten der Macht. Und schauen wir mal tiefer. Das Potenzial des Bösen. Das Böse ist der Spannungsgeber des Guten. Ein Mann, der sich zum Guten getrieben sieht, ist bedeutungsvoll. Eine Frau, die für das Gute plädiert, ist trivial. Tiptree, das ist die bittersüße Orangenmarmelade aus Essex im Süden von England. Eines dieser Gläser entdeckt Alice Bradley Sheldon in ihrem Supermarkt. Sie ist über 50 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet und hat bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Eine Karriere als Malerin, Mitarbeiterin des militärischen Abschirmdienstes, Geflügelzüchterin, Journalistin. Außerdem ist sie promovierte Psychologin. Tiptree wird ihr alter Ego. Ihre ersten Stories erscheinen in Analog und Galaxy, den besseren Science-Fiction-Heftchen. Ihr knapper Stil, ihre Themen, die Raffinesse ihrer Dialoge, die Fans wollen mehr. Die Geschichten, die aus dem Postfach 315 in McLean, Virginia hervorkamen, wurden zusehends brillanter und beunruhigender. So schreibt Julie Phillips in ihrer kenntnisreichen Tiptree-Biografie, die mit dem begehrten Hugo Award ausgezeichnet wurde. Es war nicht der Sex und auch nicht der Tod, sondern die Verquickung beider. Seine Stories lasen sich wie eindringliche Botschaften aus einem Geisterhaus, an der Kreuzung von Eros und Sterblichkeit. Menschen begegnen fremdartigen Wesen und geben ihre bloße Seele auf für die Gelegenheit, mit ihnen zu schlafen. Ein Mann, der sich in die Erde verliebt hat, tötet die ganze Menschheit, einschließlich sich selbst, um seine Geliebte zu retten. Fantastisch verpackte Kritik an der Umweltzerstörung, am Krieg und immer wieder die Geschlechterfrage. Als Tiptree ist Alice B. Sheldon all das, was Frauen ihrer Generation nicht sein dürfen. Laut, selbstherrlich, wütend und ausschweifend. Als Mädchen aufzuwachsen heißt, auf eine fast verhängnisvolle Weise verzogen, deformiert, konfus und verängstigt zu sein. Falsche Antworten zu bekommen, wie ein Nichts behandelt zu werden oder wie ein Ding und fast zu diesem Ding zu werden. Und dann aufs Abstellgleis. Alice Hastings Bradley wird am 24. August 1915 in Chicago, Illinois, geboren. Ihr Vater Herbert ist Anwalt und Afrikaforscher. Ihre Mutter Mary Hastings Bradley, eine damals sehr bekannte Reiseschriftstellerin. Eine Bienenkönigin, talentiert, schön, gefühlvoll, gebildet. Eine Linguistin, Schriftstellerin, fesselnde Gesprächspartnerin und eine hervorragende Schützin und tapfere Erdulderin beträchtlicher Härten. Das Ideal einer selbstbewussten Frau, der offenbar alles zufällt. Erfolg, ein Ehemann, Liebhaber, Reisen, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie war mir kein Vorbild. Sie stellte eine Unmöglichkeit dar. 1921 nehmen die Eltern die Sechsjährige mit auf eine Afrika-Expedition. Alice mit ihren blauen Augen und den langen blonden Locken wird von den Schwarzen ungläubig bestaunt. Und sie ist fasziniert von den Menschen, der Natur, den wilden Tieren. Aber auch verängstigt. Die Jagd ist oft grausam. Kistenweise werden Büffelköpfe, Stoßzähne, Löwenfelle und der große erlegte Gorillamann als Trophäen verpackt. Alice wagt es nicht, ihre Angst zu zeigen. Ich war der kleine, blonde Liebling meiner Eltern und hatte den Kopf voller Tod. Als Jugendliche beginnt die empfindsame, zu Selbsthass und Depressionen neigende Alice, sich eine Tarnung zuzulegen. Plötzlich ist das ausgesprochen schöne Mädchen nicht abweisend, sondern charmant, weltgewandt, versteht etwas von Mode. Alice ist 19 Jahre alt, als sie in die feine Chicagoer Gesellschaft eingeführt wird. Auf dem Ball lernt sie den Studenten William Davy kennen. 3 Tage später besteigen sie ein Taxi und heiraten, irgendwo auf dem Land. So erzählt jedenfalls Alice die Geschichte. Als ich zur Debütantin gemacht wurde, kam ich mir vor, als wäre ich auf dem Sklavenmarkt, um verheiratet zu werden. Also heiratete ich den ersten Jungen, der mich fragte. 7 Jahre hält die Ehe. Eine turbulente Zeit. 2 kreative Menschen mit hochfliegenden Plänen, an denen beide scheitern. Sie haben Affären, sie trinken, sie streiten sich. Bill ist ein brillanter Alkoholiker, charmant, ein von Dämonen besessener Engel. Schön, stürmisch, belesen, anspruchsvoll. So wie ich. Mehrmals trennt sich das Paar. Alice wird schwanger und lässt das Kind abtreiben. Die Folge: eine Infektion. Sie kann nie wieder Kinder bekommen. Ihre Tablettensucht manifestiert sich. Nach der Scheidung arbeitet sie als Kunstkritikerin und sie stürzt sich wie besessen in die Malerei. Ausdrucksvolle Porträts entstehen und Szenen aus einer amerikanischen Lesbenbar. Mein Gott, als Künstlerin kann ich mich nach Frauen sehnen. Frauen mit weichen Hintern und Brüsten. Jesus, lass mich ein Mann sein. Für weibliches Begehren ist im züchtigen Amerika der späten 1930er Jahre kein Platz. Als James Tiptree und auch noch nach ihrer Enttarnung hält Alice B. Sheldon intensive Kontakte zu feministischen Autorinnen wie Ursula K. Le Guin und Joanna Ross. Ich lebe in meinem Körper wie in einem fremden Artefakt. Ich liebe Frauen. Ich werde nie glücklich sein. Wäre Elle jünger gewesen, vielleicht wäre ihr in der Frauenbewegung das schmerzhafte Ringen um die eigene sexuelle Identität erspart geblieben. 1942, Zweiter Weltkrieg. Alice meldet sich zur Armee. Beim militärischen Geheimdienst trifft sie auf viele fähige Frauen, in deren Gesellschaft sie regelrecht aufblüht. Bei einem Einsatz in Europa lernt sie Huntington Sheldon, einen hohen US-Nachrichtenoffizier, kennen. Alice ist 32 Jahre alt, Ting, wie sie ihn nennt, 12 Jahre älter. 1945 heiraten die beiden. Als wir uns entschlossen zu heiraten, gefielst du mir und ich bewunderte dich. Aber mir wird mehr und mehr bewusst, dass ich dich aus zutiefst egoistischen Gründen geheiratet habe. Ich liebe dich als Freund und nicht als Ehefrau. Zunächst versuchen sie, im zivilen Leben Fuß zu fassen, und das ausgerechnet mit einer Geflügelzucht in New Jersey. Wider Erwarten läuft die Farm gar nicht so schlecht, doch nach 4,5 Jahren fühlen sich beide isoliert und geistig unterfordert. Ting geht zurück zum Geheimdienst, Alice setzt sich an die Schreibmaschine. Sie schrieb, wann immer sie konnte. Sie kämpfte mit einem wissenschaftlichen Buch über das Sehen, entwarf Teile eines Spionageromans, arbeitete an einem historischen Roman über einen radikalen Gegner der Sklaverei und schrieb Gedichte über unerwiderte Liebe. Und sie verfasst ihre ersten fantastischen Geschichten. In diesem neuen, leichten Genre kann sie ihrer Fantasie endlich freien Lauf lassen, vor allem ohne ihren selbstquälerischen Drang nach Perfektion. Und als James Tiptree kann sie schreiben, was sie will. Julie Phillips, ihre Biografin, betont, dass sich Tiptrees Geschichten jeder simplen Interpretation verweigern. Wie Ellie selbst. Tiptrees Kurzgeschichten sind nicht nur schnell, sondern auch intensiv. Ihre Erzähler packen einen am Kragen und stoßen wilde Fabeln hervor. Was bleibt, ist die dynamische Energie, der sexy Humor und die trotzige Herausforderung. Als erstes hatten sie die BZs verteilt. Er hatte ein paar extra bekommen, als jemand mitkriegte, dass er seine M18 in die Luft abfeuerte. Ein junger GI muss sich in einem Lazarett einem Entzug, einer Entgiftung unterziehen, bevor die Armee ihn wieder ins zivile Leben entlassen kann. Diese Geschichte heißt Yankee Doodle. Die Jungs, die sie umbrachten, waren noch Kinder. Klar, diese 12-Jährigen hatten Minen gelegt. Aber einen direkt vor sich sehen und abknallen, war was anderes. Die BZs hatten all seine Bedenken zerstreut. Sie waren durch kleine Dörfer gerauscht, hatten die Flammenwerfer auf alles gerichtet, was ihnen in die Quere kam. Und dann gab es nur noch ein paar Erinnerungsfetzen. Unzusammenhängende Bilder von Frauenkörpern, Geschrei. Dann kamen sie, die grünen Schlaftabletten. Dann die MCs. Und danach hatten sich diese Träume erledigt. Die Geschichte eines Amoklaufs. Der GI dreht durch, schießt auf die eigenen Leute. Die bitterböse, höchst reale Vietnam-Parabel erscheint 1986. Da ist Tiptree längst enttarnt. Von Anfang an wurde wild spekuliert. Wer ist James Tiptree? Dieser neue Stern am Science-Fiction-Himmel kann nur ein Insider sein, ein CIA-Agent, vielleicht sogar ein hoher Staatsbeamter, aber eine Frau? Niemals. Ich finde diese Theorie absurd, denn sein Schreibstil hat für mich etwas unbedingt Maskulines. Robert Silverberg. Jahrelang hatte der Science-Fiction-Autor mit James Tiptree korrespondiert. Von Mann zu Mann und nicht einmal Verdacht geschöpft. Wie auch ihre Kollegin und spätere Freundin Ursula K. Le Guin. Ich kann mich noch erinnern, wie die Story »Frauen, die man übersieht« herauskam. Frauen lasen sie und waren verblüfft, beglückt, begeistert, dass ein Mann eine solche Geschichte schreiben konnte. Das hätte sogar Jürgen Schütz passieren können. Der Chef des Wiener Septime Verlags stößt 2008 auf die Tiptree-Biografie und ist völlig elektrisiert. Das ist ja die Sensation an diesem Leben, was diese Frau alles war. Wenn man die Biografie liest, liest man ja erstens circa ein halbes Jahrhundert Zeitgeschichte. Und dann reicht die Biografie für zwei Leben. Das ist das Unglaubliche und das ist faszinierend. Schütz liest alles, was der Heine Verlag in den 1970er Jahren herausgegeben hatte. Houston, Houston, bitte kommen. Liebe ist der Plan und vieles mehr. Er besorgt sich die Rechte für eine komplette deutschsprachige Werkausgabe. Eigentlich ist er nicht vom Fach. Schütz handelt mit noblen Oldtimern. Jetzt müssen ihm die Alphas und Bugattis seinen Traum finanzieren. 7 Bände Tiptree, einschließlich der Biografie, den Briefen, den politischen Essays und dem bisher unveröffentlichten magisch-realistischen Erzählband Quintana Roo. Alles zum 100. Geburtstag von Alice B. Sheldon. Die meisten Bände sind schon erschienen, übrigens fast alle von Frauen, wortgetreu neu übersetzt. Die Zeit ist reif für die große Unbekannte der Science-Fiction-Literatur, vor allem durch die heute viel freier geführte Gender-Debatte, davon ist Jürgen Schütz überzeugt. Aber auch wegen der geradezu beklemmenden Aktualität ihrer brillanten Stories. Der Zeitpunkt ist auf jeden Fall da und wenn man ihm Dennis Scheck hernimmt, der ihm sagt, im 22. Jahrhundert wird man James Tiptree Jr. lesen wie heute Kafka. Also das 22. Jahrhundert ist für mich fast ein bisschen zu spät. Also durchs Internet ist die Welt viel offener geworden. Diese ganze Geheimniskrämerei, es kommt ja sehr viel ans Tageslicht. Dinge, die James Tiptree Jr., also die Alice B. Sheldon durch die Geheimdiensttätigkeit vielleicht gewusst hat sogar und hat das irgendwie auch verpackt in ihre Erzählungen. Also wenn man zum Beispiel die Story hernimmt, Yankee Doodle, wo dieser Soldat unter Drogen steht, das würde heute niemand mehr abstreiten, dass diese Soldaten, wenn die mit 19 Jahren, wurscht, ob das jetzt Vietnam ist oder Afghanistan, dass die Drogen bekommen, würde heute niemand mehr abstreiten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in den 70er Jahren große Diskussion ausgelöst hätte und das Ganze in zwei Lager gespalten hätte. 1977 stirbt ihre Mutter, Mary Hastings Bradley. Eine Todesanzeige erscheint, unterschrieben von einer Miss Alice Hastings Sheldon. Fast zeitgleich veröffentlicht Tiptree einen Artikel über den Tod seiner Mutter. Fans und Journalisten, die schon lange versuchen, hinter das Geheimnis seines Doppellebens zu kommen, begreifen endlich. Und Alice gesteht einem Freund aus der Science-Fiction-Gemeinde, ja, James Tiptree ist Alice Hastings. 1,78, 61 Jahre alt, Spuren eines gut aussehenden Mädels, nur noch schwach erkennbar, grinst viel, auf eine schwermütige Art recht attraktiv. Bevor es die Zeitungen schreiben, informiert Alice Sheldon all ihre Freunde, die Tiptree bisher ja nur aus Briefen kennen. Ursula K. Le Guin antwortet liebevoll, versucht sie zu trösten und ist gleichzeitig begeistert. Oh, wunderlich. Wunderbar. Wie geht's, Schwesterlein? Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Ich möchte lachen, auch ein wenig weinen, weil diese ganze Sache jetzt dieses enorme und unerwartete Ausmaß von echter und totaler Umkehr der Rollen angenommen hat. Nur wenige Kleingeister sprechen von Verrat. Wie könne eine Frau so über Männer schreiben? Alles, was wir über den Mann wissen, stammt aus seinem eigenen Mund und ist somit fragwürdig. Man bedenke nur, wie seltsam es wäre, wenn alles, was wir über Elefanten wissen, von Elefanten geschrieben worden wäre. In den Jahren danach zieht sich Alice mehr und mehr zurück. Depressionen, gesundheitliche Probleme. Nach einem Schlaganfall ist ihr Mann Ting gelähmt und nahezu blind. Sie selbst hat Magengeschwüre und erleidet mehrere Herzinfarkte. In der Nacht zum 19. Mai 1987 erschießt Alice B. Sheldon zunächst ihren schlafenden Mann Ting und dann sich selbst. Die Eheleute hatten beschlossen, gemeinsam in den Tod zu gehen. Was wäre, wenn man all die Resonanz im Gehirn freisetzen, Ego und Status loslassen könnte, am Duft des Windes riechen und mit den trüber werdenden Sinnen das, was da draußen und am Wachsen ist, erspüren könnte? Um das zu schaffen, muss man sich bereit machen. Rüste das Hirn, mach es reisefertig. Fürchte keine Wahrheit. Lade dich voll wie ein Flussdampfer, wenn du flussabwärts fährst und alles verfeuerst. Dich nur noch um dieses Feuer kümmerst, das dich dorthin bringt, wo du nie zuvor gewesen bist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.